der Bombe hochschluchten, einsam, grau und bitter kalt. Es hallen hier und da die Schreie über den Asphalt. Wir waren als Kinder hier und Fußball wurde gespielt. Wer es wagt und bleibt, verliert. Jetzt wird hier Heroin gedealt. Eines Tages zu spät, dann ist der letzte Funke.